Hallo Jean, hier ist der Christian vom Umwomukum Podcast. Ich wollte mich melden, denn du hattest gefragt nach deiner Folge, in der es um den Urlaub geht, wie es denn uns so geht, wie es mir so geht. Und ich muss sagen, bei deiner Schilderung des Urlaubs in Malta ist mir praktisch bei jedem Satz, den du gesagt hast, immer wieder der Gedanke gekommen, warum geht er nicht auf einen Campingplatz? Ich weiß, generell tue ich das auch nicht und es ist auch müßig, Menschen, die gerne in einem Hotel Urlaub machen, zu bekehren. Das ist auch nicht Sinn meines Audiokommentars hier. Aber es kam doch wirklich eigentlich echt mit jedem Satz die Idee, vielleicht sollte er es ausprobieren oder vielleicht kennst du es auch. Aber ja, Campingplatz. Die Location auf der ganzen Welt gibt es die überall, ob man jetzt an einen Platz geht, wo sehr viel Trubel ist, wer das möchte, oder ob man an einen Platz geht, wo man ganz viel Ruhe hat, wie du es auch beschrieben hast. Ob am See, am Meer, an Sehenswürdigkeiten, wo auch immer, in den Bergen drin, zum Beispiel bei uns in den Alpen, von dir aus nicht weit rüber nach Österreich, tolle Campingplätze. Warum? Man hat ja, in aller Regel so 100 Quadratmeter Platz für sich. Man ist sehr direkter noch an der Natur, in der frischen Luft. Man schläft einfach noch viel mehr in der frischen Luft, auch wenn man in einem Wohnwagen stecken sollte oder in einem Mobilhome. Am tollsten natürlich im Zelt. Man kann seinen eigenen Takt gehen. Es kommt kein Zimmermädchen, auch nicht nach 3 Tagen. Die Hausarbeiten, die viele verschrecken, halten sich trotzdem in Grenzen. Im Campingurlaub ist das alles anders. Auch das Kochen, das ist nicht wie Kochen zu Hause. Man sitzt abends, macht ein Feuerchen oder macht den Gasgrill an, schmeißt irgendwas Leckeres drauf, sitzt gemütlich am Tisch und schnippelt vielleicht nebenher noch einen Salat und kann sich unterhalten. Blickt vielleicht aufs Meer, blickt vielleicht auf Bäume und Wald, so wie ich es gerade eben tue. Ich sende dieses übrigens direkt vom Campingplatz im Allgäu. Und ja, dieser Takt ist einfach absolut entspannend. Keine Schlachten an Buffets, was ich also auch überhaupt nicht mag. Ich habe das mal auf dem Kreuzfahrtschiff kennengelernt. Gut, da kann man das mal eine Woche lang, ja, auf eine gewisse Art und Weise genießen. Aber so nach 2, 3 Tagen war eigentlich der Überraschungseffekt auch weg und dann fand ich es also auch störend, mit so vielen Leuten sich einen Platz suchen. Auf dem Campingplatz, da habe ich meinen Campingstuhl und meinen Platz und das Wichtigste eben, meinen eigenen Takt. Könnte da jetzt noch stundenlang drüber reden. Ich glaube, du hast bestimmt verstanden, was ich meine. Das Argument, ja, Campingplatz, aber wir haben kein Zelt, wollen uns jetzt kein Zelt, Ausrüstung zulegen oder einen Wohnwagen, ein Wohnmobil, kostet ja auch alles viel Geld. Viel Mühe, wenn man das zum ersten Mal sich alles anschaffen muss. Immer moderner wird, dass es auf Campingplätzen Mobilhomes gibt. Da kannst du auch hinfliegen, wenn es weiter sein soll. Oder eben mit dem Auto hinfahren. Man muss praktisch nichts mitnehmen. Das ist alles gut ausgestattet. Aber man hat trotzdem das Campingplatzgefühl. Man hat so seine Parzelle. Man kann da draußen sitzen. Man kann drinnen gut schlafen. Man ist sofort in der Natur, ob wandern, schwimmen, baden, was auch immer. Also wäre schon ein Tipp. In meiner nächsten Umwomukum-Folge, glaube ich, werde ich auch noch ein bisschen über dieses Campen mit Mobilhome berichten, denn das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Ja, so viel für heute. Ach nee, noch letzter Nachtrag. Beim letzten Campingurlaub gab es auf dem Campingplatz sogar Bogenschießen. Na, aber jetzt. Okay, also, liebe Grüße, der Christian. Ciao.